Hallo, hier ist Renato Steffen. Hört doch alle das Wölferradio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still Grappi, 2 knots in the complete defense. Brilliant stuff! All is got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio 1:1 bei Hertha Berlin. Juhu, mal wieder ein Unentschieden, möchte man sagen. Muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben rund um den VfL Wolfsburg? Werden wir hier natürlich aufarbeiten im Wölferadio. Und dann besprechen wir das kommende Spiel gegen 1899 Hoffenheim. Und da habe ich meine Expertin vom TSG-Radio zu Gast und das ist die Rebecca Wilke. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Jetzt Brooks und Yannick Gerhardt auf die linke Seite zu Jerome. Nein, Brekalo ist es. Und jetzt Maximilian Philipp aus dem Strafraum in den Rücken. Ah, verdammt. Baku hat aber noch die Chance. Schießt Tor! Tor! Hier Baku mit dem 1-1. Und was für ein Hammer! Was für ein Hammer! Links rausgespielt. Gut gemacht von Brekalo, der da reingeht bzw. runtergeht bis auf die Grundlinie. Dann bringt er den Ball in den Rückraum. Und dann hat man fast gedacht, Baku kriegt den Ball nicht mehr so richtig, weil er ein bisschen den Rücken gespielt hat. Legt ihn sich aber noch einmal vor und wämst das Ding dann aus 16 Metern unter die Latte. Philipp war es, der den Ball da in die Mitte gebracht hat. Also nächste Torvorlage oder erste Torvorlage für unseren Neuzugang mit der Nummer 17. Und zack, steht es hier 1-1. Folgerichtig aus meiner Sicht. Kabam! Ja, so hat es geklungen, das 1:1 im Wölferadio, bei Wölferadio Arena Live. Jan und Malte haben sich gefreut über ja, das Debüttor von Riedle Baku. Geiler Hammer gewesen, den unser Neuzugang da ausgepackt hat. Leider insgesamt dann doch nur ein 1:1. Mal wieder ein Unentschieden gegen Hertha BSC. Werden wir jetzt natürlich auch besprechen. Und das tue ich gleich mit meinem ersten Gast, den ich hier vorstellen möchte. Und zwar ist er meiner Aufforderung oder meiner Einladung gefolgt, nach dem Motto, wer hier Wölferadio-Hörer ist oder wer VfL-Fan ist und gerne mal zu Gast sein möchte im Wölferadio, der soll sich gerne melden. Und das hat der Thomas gemacht. Und deswegen sage ich schönen guten Abend, Thomas. Ja, servus Lenny, hallo zusammen. Servus heißt jetzt aber nicht, dass du aus Bayern kommst, ne? Nein, überhaupt nicht. Aber das habe ich irgendwann mal aus Stuttgart mitgenommen und ich mag es. Also. Gut, aber um das klarzustellen, du bist VfL-Fan und mit Leib und Seele und auch mit vor Corona hast du mir erzählt, auch mit der Dauerkarte gesegnet in Anführungsstrichen beim VfL Wolfsburg. Also da schlägt dein Herz schon grün-weiß bei uns, ne? Jawohl, seit 97. Ja, das ist schön. Das ist also mit dem Aufstiegsjahr wunderbar. Dann haben wir das sozusagen am Anfang auch geklärt. Und wie gesagt, werde ich natürlich auch nachher nochmal wiederholen. Wer zu Gast sein möchte, wie Tommy hier im Wölferadio, wie Thomas im Wölferadio, der darf natürlich gerne sich dann auch mal melden. Aber Thomas, wir fangen natürlich an mit dem Thema aktuelle Lage beim VfL Wolfsburg. Ja, da haben wir das nächste Unentschieden hingezaubert. Das ist doch jetzt für einen Fan auf Dauer unbefriedigend. Oder sagst du, ach, ist okay? Ich sag mal, auch ist mal okay erstmal. Wenn ich so das Ganze aus meiner Perspektive als Fan anschaue, dann haben wir immer noch nicht verloren. Und im letzten Jahr haben wir auch so angefangen, dass wir keine Spiele zu Beginn verloren haben. Und ich sehe da auch eine gewisse Motivation, dass auch vielleicht die Mannschaft da immer Bock hat, zumindest nicht zu verlieren. Und ich hoffe, dass es im Nachhinein auch auf ein paar Siege umschlägt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, was so gesehen die Chancenverwertung und Chancenerarbeitung angeht. Aber wir sind immer noch ungeschlagen und auch mit dem ganzen straffen Programm. So gesehen, das Team hatte kaum Pause mit Donetsk und dann mit Corona und dann mit dieser Qualifikation, die sich auch irgendwie so schleppend entwickelt hat, ist es in meinen Augen immer noch okay. Mhm. Trotzdem spiegelt sich es ja natürlich auch in der Anführungsstrichen jungen noch Tabelle wieder mit einem Sieg und 5 Unentschieden, bist du natürlich im grauen Mittelfeld angelangt, 8 Punkte, 6 Punkte vom 16. Also wir gucken ja auch gerne in Wolfsburg immer mal auf den Relegationsplatz, was das angeht, auch wenn es natürlich in der jetzigen Situation noch ein bisschen früh ist in der Saison. Aber das ist natürlich insbesondere, wenn du dann schaust, 5 Tore geschossen, klar nur 4 reingekriegt und damit ja, sag mal so, die zweitbeste Abwehr der Liga nach Dortmund und zusammen mit Leipzig mit den 4 Gegentoren. Aber die 5 geschossenen Tore, die man hat, das ist nur 1 mehr als Bielefeld und ja 2 mehr als Schalke. Also das ist schon, ne, oder auch genauso viel wie der Tabellenletzte. Das kann doch nicht der Anspruch sein des VfL Wolfsburg. Sehe ich genauso. Also das ist absolut unbefriedigend. Das gesamte Spiel an sich nach vorne macht keinen Spaß. Irgendwie passiert da im letzten Drittel absolut nichts. Irgendwie kommen die Flanken nicht an. Irgendwie steht unser Stürmer nicht da, wo er stehen muss. Größtenteils. Einmal ist es ja passiert, dass er richtig stand. Aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso unsere Flanken, wenn wir so einen langen Lulatsch vorne haben, wieso die nicht hochkommen. Und ich verstehe auch nicht, wieso überhaupt da niemand, sagen wir mal, diesen zweiten Ball haben möchte, wenn da einer aus dem, sagen wir mal, aus 20 Meter mal draufbratzt wie Arnold. Jeder weiß, dass er mal draufbratzen kann, dass da keiner nachgeht. Das verstehe ich nicht. Mhm. Das ärgert. Das ist ja schön, weil ich verstehe es sehr gut. Wird sich rüberkommen wie der Professor, aber ich kann es ja gerne aus meiner Sicht mal erklären. Weil wir es nicht schaffen, insbesondere, wenn wir den Ball erobert haben. Weil die Balleroberung, die funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man auch auf die Zahlen kommt, mache ich natürlich gleich hier wie immer im Wölferrad noch ein bisschen genauer, aber wenn du wie gegen Hertha BSC 56% der Zweikämpfe gewinnst, das heißt, der Ball landet relativ häufig dann auch bei dir. Und dann passiert nämlich etwas, was ja dem Gegner es total leicht macht, alles zu verteidigen, was irgendwie geht, dann kommt nämlich meistens der Fehlpass. Und diese Möglichkeit, oder dadurch wird natürlich die Möglichkeit genommen, insbesondere dann auch nach vorne gefährlich zu werden. Und das ist etwas, was sich ja quasi wie ein roter Faden zieht, nicht nur über diese Saison, sondern über die letzten halt auch, dass du eigentlich relativ gut stehst und dann aus dem Ballgewinn, den du dir machst, aus dem Riesenaufwand, den du betreibst, weil die Mannschaft hat ja meistens einen Riesenaufwand, erkämpft sich die Kugel und spielt dann den Ball nicht sauber oder den Konter nicht sauber aus oder was auch immer. Was sagst du dazu? Ja, ich bin da total bei dir. Ich sehe auch, dass wir wirklich, wenn wir den Ball mal erobert haben, dann haben wir keinen Spieler, der den Ball dann an den Mann bringt. Das habe ich in der letzten Saison bei Gilavogi oft gesehen. Der hat den Ball erobert, dann konnte er den gut diagonal legen, konnte mal auch die Leute gut lang schicken. Aber das war's. Und jetzt, wenn Gilavogi mal nicht spielt oder in der Abwehr versinkt oder mal verletzt ausfällt wie aktuell, ist dann auf einmal keiner da, der von den Spielern, die mal so einen Ball erobern können, die den Ball auch lang machen können, auf die Außen oder wenigstens auf den Spieler, der in der Zentrale sich da anbietet. Oder dass der Ball dann überhaupt ankommt. Also genau. Das ist ja auch Fakt, ne? Dass ja. Er nicht immer ankommt. Und das ist genau das Problem oder das zweite Problem, was ich sehe, dass unser zentraler Stürmer, der ja häufig insbesondere dann hinten bei langen Bällen aus der Abwehr logischerweise als Zielspieler fungiert, dann dich den Ball runterpflückt, aber auch häufig genug auf den Flügel ausweicht, Wout Weghorst, und in dem Sinne dann in der Mitte gar nicht präsent ist. Und dann passiert etwas, was ich nicht verstehen kann, ist der Stürmer, unser Mittelstürmer, nimmt den Ball, macht ihn fest, spielt sozusagen den Pass dann auf den mitgelaufenen Verteidiger oder den Außenstürmer und bevor Wout wieder im Zentrum ist, kommt die Flanke. Ja. Das ist mir so aufgefallen, insbesondere gegen Berlin. Vollkommen richtig. So, ja. Wo ich sage, jetzt mal ganz ehrlich, okay, wer soll den dann in der Mitte abnehmen? Ich meine, wenn du so spielst, ja, dann muss natürlich von der anderen Seite oder auch einer von den Mittelfeldspielern, ein Achter oder die hängende Spitze, muss dann das Zentrum besetzen oder den Strafraum. Also ich bin jetzt kein Trainer so und habe auch wahrscheinlich nur so bedingt Ahnung, aber das ist etwas, was auffällt, nämlich derjenige, der in der Mitte die Kugel reinmachen muss oder soll, der ist gar nicht in der Mitte, in ganz, ganz vielen Fällen. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, sagen wir es mal so. Ja, und was noch dabei auffällt, aktuell ist es ja so auffällig mit Weghorst vorne, aber wir hatten ja auch schon Spiele, wo Weghorst und Ginczek vorne gespielt haben. Zwei lange Männer, wo der eine mal den Ball abschirmt, abfängt, den nach außen legt und dann wirklich eine sauschlechte Flanke kommt, obwohl da noch ein Ginczek im 16er steht. Also das ist irgendwie, Irgendwie ist das so ein bisschen paradox, ob wir jetzt mit zwei Großen spielen oder mit einem, der dann auf einmal nicht da ist. Ja, also wie gesagt, ich habe dann insbesondere im Spiel nach vorne die zwei Punkte dann auch noch mit ausgemacht, dann diese mangelnde Präzision, dass du halt dann tatsächlich nicht nach vorne kommst, beziehungsweise den Fehlpass spielst. Anders, und genau da ist es dann ja auch so gewesen, da hat es da mal sehr gut funktioniert, nämlich hast du dich über außen durchgespielt und dann kommt die flache Flanke zurück von Maximilian Philipp, Glückwunsch zum ersten Assist zur Torvorbereitung. Und dann macht es Riedle Baku natürlich sensationell. Er lässt den Ball kurz tropfen. Dadurch geht er vorbei am Gegenspieler und nimmt das Ding dann ja mit viel Risiko und haut das Ding unter die Latte. Schönste rausgespielte Tor. Waren jetzt noch nicht so viele, aber für mich schönste rausgespielte Tor in der Saison bisher. Geht's dir auch so? Das war geil. Also bis zu dem Tor habe ich wirklich nur geflucht. Ich saß ja vor dem Fernseher und dieser Ausrutscher von Cunha, der bei uns im Tor landet, ich habe wirklich bis zum 1-1 nur geflucht. Und das war wirklich ein Segen, vor allem bei dem Typen, der so geil, so sympathisch ist und seit Wochen einfach Leistung bringt. Ich meine, beim ersten Spiel wurde er schon als Fehleinkauf tituliert, weil er in ein paar Minuten überfordert mit seiner Position als rechter Verteidiger war. Mit was für Leuten hast du zu tun, die nach 10 Minuten eingewechselt den als Fehleinkauf abtun? Ich glaube, das ist so ein Wolfsburger Problem, habe ich so das Gefühl. Also tatsächlich, das ist ja wirklich so, dass ich gerne in dem Wolfsblog lese und da werden die Leute ziemlich schnell zerrissen, was ich super schade finde. Daher sehe ich das ein bisschen schade, dass er erstmal so abgestempelt wurde, aber im Nachhinein hat er ja bestätigt, wieso er so gesehen einer der teuersten Leute jetzt im Sommer war. Ja, und nicht nur das, wo wir hier gerade bei Riedle Baku sind, da werden es die anderen durchaus, stand ja auch zu lesen, schwer haben. Also ein Babu und ein William, die müssen da erstmal wieder dran vorbei. Klar, jetzt kann Baku nochmal woanders spielen, auf einer anderen Position theoretisch, aber das ist jetzt nicht so, dass der schnell die Position wieder hergeben dürfte, glaube ich. Also insbesondere jetzt nicht nur wegen des Tores, sondern auch wegen der Gesamtleistung, die er so abgegeben hat. Oder auch abgeliefert hat. Insbesondere auch verglichen mit dem anderen Neuzugang mit Maxence Lacroix, die da hinten ja mehr oder weniger eine neue Verteidigung mitgeben beim VfL Wolfsburg und trotzdem bist du relativ stabil insgesamt. Siehst du die defensive Stabilität, die der VfL an den Tag legt, insbesondere was so die Positionen angeht? Ich denke daran auch zum Beispiel Jérôme Roussillon, nicht ganz unumstritten gewesen in der vergangenen Saison. Jetzt zwei neue mit Lacroix und mit Baku und einem althergedienten wie Jay Brooks, kommen wir auch gleich nochmal direkt drauf. Aber verwundert dich das, dass der VfL insgesamt dann doch so eine gute Defensivarbeit abliefert? Ja. Also überrascht dich auch. Ich habe wirklich nicht mit sowas gerechnet. Ich fand den Franzosen in seinen allen Spielen super. Er war der beste Mann. Er hat halt, sagen wir mal, in Häkchen wirklich Pech, dass dann die einzige Situation, wo er sich ein bisschen unkonzentriert verhalten hat, mal entweder zum Gegentor geführt hat oder zum Elfmeter. Aber insgesamt für sein Alter und für das, was er so macht, ins kalte Wasser geworfen und auf einmal er rockt. Ne? Ja. Es macht wirklich Fun. Also Maxence Lacroix, auch für mich eine starke Neuverpflichtung, weil, und das muss man ja, kann man ja mal so konstatieren, die Qualität, die er jetzt schon zeigt, die ist ja offensichtlich dann auch vorhanden und wird dann hoffentlich auch dauerhaft vorhanden sein. Und wenn der dieses Lehrgeld bezahlt hat, was er jetzt gegen Athen vor allen Dingen auch gezahlt hat oder auch gegen Gladbach, wo er die ja mit unter spielentscheidenden Fehler dann auch gemacht hat, dass das dann dazu führt, dass wir da hinten einen richtig bärenstarken Innenverteidiger haben für die nächsten Jahre. Also da bin ich total bei dir. Ich finde, für sein Alter ist er top. Ich denke, er hat eine gute Einstellung und er wird jetzt nicht sagen, ich probiere aus, was ich, sagen wir mal, habe oder was ich verdiene, und der wird nach vorne gucken. Ja. Und das wird richtig, das wird uns noch ziemlich gefallen, denke ich mir, in der Zukunft. Gut, also halten wir mal fest, auch insbesondere beim Spiel gegen Hertha Berlin war mit Lacroix und mit Baku an den beiden Neuzugängen nicht so viel auszusetzen. Gemerkt hat man aus meiner Sicht, weiß nicht, wie es dir da geht, das Fehlen von Maximilian Arnold schon sehr, sehr deutlich, also als Stabilisator im Mittelfeld. Hast du bei der Situation mit Maximilian am Anfang gedacht, oh, jetzt ist er los, jetzt ist er nicht mit dabei. Das könnte schwierig werden für den VfL? Oder hast du gedacht, okay, die anderen drei, die dann da logischerweise damit auflaufen, da im Mittelfeld, das kriegen die schon geregelt? Aktuell sehe ich da niemanden, der da im Mittelfeld etwas vernünftig geregelt bekommt. Ich weiß bei Schlager nicht, ob er jetzt tatsächlich ein bisschen überspielt ist oder ihm vielleicht die Konzentration fehlt oder irgendwie andere Problemchen und Sorgen bereiten. Ich habe ziemlich spät an dem Spieltag erfahren, dass Arnold gar nicht mitgefahren ist. Da sind die Infos an mir vorbeigegangen. Und ich fand es am Ende schade, weil ich sehe gerade in den Medien leider jemanden, der so ein bisschen wie ein Schluck Wasser da rumhängt und irgendwie, ich sehe nicht, dass er so richtig brennt auf das Spiel. Schlager tut und macht, aber nicht genug, und mehr haben wir da nicht. Jetzt mit Gilavogi ist einer ausgefallen. Gut, das ist das, was du jetzt ansprichst, zum Beispiel mit Memedi, war ja vielleicht auch einer der Gründe in den letzten Spielen, dass dann Oliver Glasner auch gesagt hat, ich gebe dann jetzt mal dem Neuzugang mit Maximilian Philipp, also dem dritten sozusagen dann im Bunde, neben Lacroix und neben Baku, mal die Chance von Beginn an zu spielen. Und hat natürlich auch gleich ein Tor vorbereitet und auf dieser Memedi-Position hängende Spitze zentral auch gleich sozusagen, zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit fand ich ihn dann nicht mehr so stark, aber in der ersten Halbzeit durchaus einen guten Eindruck hinterlassen, jedenfalls aus meiner Sicht. Wie war es bei dir? Ja, ich habe jetzt ihn, als du gefragt hast, gar nicht auf dem Schirm gehabt als einer von diesen Kern- das spricht nicht für Mittelfeld. Ne? ich habe ihn eher als einen Außen-Mittelfeldspieler jetzt gesehen. Und ich fand, dass das tatsächlich gut gemacht. Er war beweglich, er hat sich angeboten und dann auch den Ball so gut reinspielt, dass Baku ihn verarbeiten kann. Das war schon super. Also für seinen, ich weiß jetzt nicht, sollte der überhaupt zu Baku? Sollte der da überhaupt hin? Kann ich dir nicht sagen. Also Baku war da, der Ball kam durch und am Ende gab es halt ein Tor. Ne? Und paar fröhliche Gesichter, denke ich mir mal. Ja, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Wir schauen mal, wie wir es immer so tun beim Wölferadio, auf die Zahlen. Ein paar habe ich ja schon verraten. Können wir jetzt tatsächlich auch mal mit dem Torschützen anfangen, was er für Zahlen aufs Tableau gezaubert hat. Hat Passquote von 75%, eine sehr gute Zweikampfquote von 64% und über 10 Kilometer abgerissen. Ein Tor und nochmal Torschuss vor, also eine Torschussvorlage hat er noch gegeben. Das finde ich dann immer für einen Außenspieler ein bisschen wenig, weil das zeichnet sich dann natürlich dann auch diese Torungefährlichkeit, die der VfL Wolfsburg insgesamt hat, so ein bisschen ab. Also da sehe ich insbesondere, weil Riedle ja seine Stärken auch im Spiel nach vorne hat, wie ich finde. Er ist ja griffig, antritt schnell und kann dann auch tatsächlich mal eins gegen eins auch mal gehen. Insofern sind das Zahlen, die ja zusammen dann auch mit dem Tor gekrönt worden sind, also eine gute Leistung, die ihn ja auch dann befördert haben in ja, irgendwie ein oder andere Elf des Tages. Aber hast ja schon gesagt, dass du mit dem als Neuzugang auch sehr zufrieden bist, sozusagen. Ja, also der ist super sympathisch und ich denke mal, er wird schon seinen Weg machen und ich hoffe, bis wirklich in die A-Elf der Nationalmannschaft genau. Ja, genau. Was ein bisschen auffällig ist, der VfL Wolfsburg ist 2 Kilometer weniger gelaufen als Hertha BSC. Das ist bemerkenswert. Die Woche davor hat man noch irgendwie knapp im Spiel, glaube ich, knapp 8 Kilometer mehr abgerissen, der VfL. Das finde ich schon bemerkenswert, weil ich bin ja immer noch so ein Vertreter, wenn du viel läufst, dann kannst du ein Spiel auch entsprechend dann auch erfolgreich gestalten, gerade wenn du so aufwendig spielen musst, wie der VfL, was die Balleroberung angeht und dann auch was das Herausspielen der Torschancen angeht. Wenn du so spielst wie Bayern, dann brauchst du nicht so viel zu bewegen, weil der kommt die Kugel immer an. Aber du bist bei der Spielweise, die der VfL an den Tag legt, fast darauf angewiesen, so viel zu laufen oder mehr zu laufen als der Gegner. Denn, und das spiegelt sich dann auch dann das wieder, was ich vorhin gesagt habe, die Passquote, 72%, das ist schwierig, finde ich, weil wenn mehr als jeder dritte Ball zum Gegner geht, ja, dann wird's schwierig. Wie siehst du das? Ja, wenn ich so auf deine Zahlen zurückblicke, was die Passquote angeht, so fahren wir ziemlich schlecht im Jahr 2020 und ich hoffe natürlich, dass sie sich bessert. Woran machst du das fest? Also was sagen wir so, was muss denn auch passieren? Also ich habe, kannst ja gleich mal sagen, ich habe da so eine Theorie, beziehungsweise ich sag das ja gerne auch mal, was für meine Begriffe da nicht so richtig stimmt, aber vielleicht hast du ja auch eine Idee, warum das so ist, dass der VfL so unpräzise ist, insbesondere beim Spiel nach vorne. Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht seit Glasner bei uns hier in Wolfsburg angekommen ist, viele Anpassungen, Veränderungen, Ideen, was Taktik angeht, was beispielsweise diese Dreierkette angeht, was schnelles Umschalten, was Pressing angeht, vielleicht sind die im Kopf nicht frisch genug oder vielleicht ein bisschen auch überfordert, weil ich meine, das sind dieselben Spieler, die in bestimmten Jahren perfekte Pässe gespielt haben und jetzt auf einmal können die das doch nicht verlernt haben. Es kann meiner Meinung nach nur irgendwie vielleicht Überfrachtung an Möglichkeiten im Kopf Einzelner sein. Also dass du nicht frei, dass du nicht frei bist im Spiel, ja, zu viele Vorgaben bekommst. Ja, dass die sich vielleicht bekommst. Zu viel Kopf machen, genau. Okay. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil, wie gesagt, dieses ich mache mir zu sehr viel Kopf kann eine Rolle spielen, bin mir aber nicht ganz sicher. Denn was ich ausgemacht habe, ist auch die Tatsache, jeder Pass, der irgendwie kommt, sei es bei einem Konter oder beim normalen Aufbauspiel, der Pass kommt nicht sauber in ganz, ganz vielen Fällen, sondern immer so ein Stückchen in den Rücken gespielt, sodass der startende Außenspieler meistens dann anhalten muss, nicht den Schwung mitnehmen kann nach vorne und aus vollem Tempo dann, sag ich mal, den Ball mitnehmen kann, sondern er ist immer so ein bisschen, nicht viel, nur Nuance, aber ein bisschen nach hinten gespielt, dass du dann nicht diesen Schwung mitnehmen kannst. Oder aber der ist dann, wenn dann die Seite zu ist und du musst dich dann wieder rauskombinieren und hinten rumspielen, dann ist häufig der Pass zum Mitspieler so, ich sag mal, so ungenau, dass der Gegner noch einen Fuß dazwischen bekommt, noch eine Fußspitze, dann geht der Ball zum Einwurf und du musst wieder mit dem Einwurf weitermachen und so weiter. Das ist das, was mir aufgefallen ist in dem Zusammenhang. Was sagst du denn dazu? Ja, und bei der Geschwindigkeit ist es ja dann am Ende fatal. Wenn der Mitspieler den Pass nicht verarbeiten kann, so ist er schnell weg. Und so haben wir uns schon einige Konter gefangen, weil der Ball nicht an den Mann gebracht wurde, weil der Ball beispielsweise in den Rücken gespielt wurde oder mit zu viel Wucht. Ich kann wirklich nicht genau sagen, was ist das unkonzentriert? Ist das Unkonzentriertheit? Also du hast ja eigentlich gerade auch gesagt, das kommt vom Kopf. Also es ist eher eine Kopfsache. Wirkt es jedenfalls. Das würde ja bedeuten, kann es dann unkonzentriert sein? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du ins Spiel gehst und so von der Einstellung an Tag legst, mir doch egal. So, und dann deswegen, dass das so kommt. Also mir ist das, wir sind ja so ein bisschen auf Ursachenforschung, woran das denn liegen kann. Weil dass die alle einen Ball über 5 Meter an den Mann spielen können, das müsste ja eigentlich klar sein jedem. Aber die Frage ist, warum kriegen sie es nicht umgesetzt? Ja, da denke ich mir, ich als Laie denke ich tatsächlich, dass vielleicht das wirklich so eine Kopfsache ist. Ich kann mir anderes nicht vorstellen. Also das ist das, was ich mir so denke. Wenn ich mir so angucke, wenn das Ganze ein bisschen schneller wird, wenn wir wirklich die Möglichkeit haben, schön nach vorne zu spielen oder mal den Ball gut quer zu legen, so passiert es nicht. Und dann denke ich mir, da sind doch Leute, die Tag für Tag genau diese Übung machen. Genau das können die ja am besten, den Ball an den Mann bringen. Dafür kriegen die halt ihr Geld und dafür werden die von uns allen angefeuert. Und dann bleibt bei mir nur im Kopf, dass die wahrscheinlich ihr Kopf gar nicht frei haben. Ja, also wie gesagt, ist mal sehr interessant auch zu beobachten. Ich glaube, wenn du jetzt hingehst und da mal eine Umfrage machen würdest, würden alle sagen, ach nee, ist kein Problem für uns hier in der Mannschaft. Aber es ist irgendwas, man hat so das Gefühl, gerade auch wenn Jörg Schmadtke hat es, glaube ich, gesagt, nach dem Spiel, ihm wären da schon ein paar Lösungen eingefallen auf der Tribüne, aber entscheidend ist ja, dass es auf dem Platz passiert. So. Und offenbar ist die Mannschaft dann mental nicht in der Lage, sich da was zu überlegen, auf den Gegner so zu reagieren, dass dann eine Lösung passiert, wie man dann halt auch in dem Sinne Torschancen rausspielt oder kreiert. Lösungen findet auf dem Platz, wie es Schmadtke ja formuliert hat. Spricht das auch so in diese Kopfrichtung oder dass da irgendwas im Hintergrund vielleicht auch ist, was nicht ganz funktioniert und nicht ganz stimmig ist in der Mannschaft? Ja, also Schmadtke hat ja auch angemerkt, dass er das auch sieht, dass wir zu wenig Tore schießen, dass wenn wir mehr Tore schießen, dass wir auch vielleicht einen Platz weiter oben für uns beanspruchen können. Ich denke mal, dass sie die Pässe nicht sauber an den Mann bringen, ist eine Sache, dass da die Bälle so gesehen in das letzte Drittel oder im letzten Drittel nicht so viel passiert, liegt aber tatsächlich an dieser Schnittstelle und die sehe ich aktuell nicht. Ich hoffe, das ist dann der Philipp, dass er dann den Ball, sagen wir mal, aus dem tiefen Mittelfeld in die Spitze vernünftig bringen kann, dann auch die Stürmer in Zukunft gut anspielen oder bedienen kann. Mhm. Ja. Aber aktuell ist es ja halt das Problem, dass wir dann wirklich nicht den Ball aus dem Mittelfeld, so gesehen, an den Mann im Sturm bringen. Ja, und bei Maximilian Philipp, weil du ihn angesprochen hast, auch noch ordentlich Luft nach oben. Der hat nämlich eine Passquote gehabt von 66%. Das heißt, das gestehe ich einem neuen Spieler aber absolut zu, weil der noch nicht genau weiß, wie sind die Laufwege, wie ist das richtige Timing, wie muss ich das spielen. Also dem mache ich dann auch am allerwenigsten einen Vorwurf draus, weil das ist etwas, was ja auch dann mit der Routine kommt oder mit dem Training. Aber wenn du jetzt alle Punkte mal zusammennimmst, es ist irgendwie eine Unkonzentriertheit im Spiel oder irgendwie ein Kopf, Ding, wo man sagen kann, das ist nicht so ganz erklärbar, warum jetzt solche Bälle gespielt werden. Oder die Geschichte mit Schmadtke sieht, die Mannschaft findet nicht die richtigen Lösungen, wird nicht richtig torgefährlich. Das sehen wir auch alle. So, und dann gibt es noch so Sachen wie, ja, jubeln nicht alle miteinander. Also alles so Sachen, die nicht zwingend erstmal was mit Fußball zu tun haben, sondern was mit dem Kopf. Ja, also mit dem Fußball spielen. Sondern wie du sozusagen auch ins Spiel gehst und was so drumherum vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Würdest du diese Verknüpfung machen oder sagst du, das ist jetzt ein bisschen zu weit hergeholt? Da labert der Lenny wieder Mist. Nein, tatsächlich. Also wenn du die ganzen Kleinigkeiten mal zusammenzählst, so wird da ein riesen Rucksack. Und wenn denn jeder mit sich mitträgt, dann hat er den Kopf vielleicht nicht frei für die Leidenschaft, die er gerne auf den Platz bringen würde. Also es ist tatsächlich etwas, was wie entweder wie ein Rattenschwanz oder wie so ein riesen Rucksack auf den Schultern, was die Spieler mit sich schleppen. Ich denke schon, dass das alles insgesamt die ein wenig erdrückt. Ja gut, also zumindest müssen wir das mal beobachten, was das angeht. Also ich will da jetzt auch nicht irgendwas konstruieren, was dann so bar jeder Realität ist. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt mal, glaube ich, auch abgehakt. Ein Thema möchte ich gerne mit dir auf alle Fälle auch noch zur aktuellen Situation besprechen, nämlich, dass Jay Brooks als Spieler in den letzten Spielen, weil er auch immer jemand war, der häufig auch kritisiert worden ist für seine wechselhaften Leistungen, dass er eigentlich eine Bank oder richtig zu einer Bank geworden ist. Stand ja auch, glaube ich, genauso zu lesen unter der Woche, von der Bank zu einer Bank. Ja, also da wurde jetzt gesagt, es hat Klick gemacht bei ihm. Was sind denn da vermutlich die Gründe, für, wenn du das so liest? Weil ich meine, er ist ja jetzt kein Neuzugang, also ist jetzt schon ein paar Tage da. Also der hat ja ziemlich starke Konkurrenz bekommen. Also mit dem Pongracic, der ist zwar jetzt ausgefallen, aber der ist halt da und der hat schon zu Beginn gezeigt, dass er Biss hat und dass er auch Bock hat und dass er auch in seinen Spielen zwar den einen oder anderen Fehler gemacht hat, aber trotzdem schneller, ein intensiver, ein gut zu bespielender Verteidiger ist. Und dann kommt noch so ein in Häkchen Grünschnabel und auf einmal setzt er auch den Brooks unter Druck. Und jetzt vielleicht hat er tatsächlich seine Chance bekommen und vielleicht sieht er auch die Möglichkeit, jetzt auch mal durch das neu gewonnene Vertrauen, durch den Glasner, auch sich mal zu zeigen. Vielleicht hat er sich auch die letzte Saison nochmal Revue passieren lassen und gesehen, oh mein Gott, ich habe hier in den wesentlichen Spielen oder in den Schlüsselspielen mal mir so einen Bock geleistet, dass wir heute nicht in Europa spielen. Vielleicht hat er einfach aus seinen in der Vergangenheit gelernt, aber er macht sich gerade wirklich gut. Ich meine, 5 Spiele oder wie viel hat er auf dem Buckel? Und da ist er ja stabil, du sagst selber, von einer Bank zu einer Bank. Ne? Ja. Also ich gebe nochmal was anderes mit rein, nämlich als mögliches Motiv, warum es jetzt auf einmal irgendwie Klick gemacht hat, wenn man es sagen kann, der spielt um einen neuen Vertrag oder sich darum ins Schaufenster zu stellen, denn der Vertrag läuft ja aus. Könnte das eine Motivation sein? Dass du vorher so im Zuge dessen, ich bin hier, ich fühle mich ja eigentlich sicher und ja, das kann man so ein bisschen konstruieren im Sinne, dass man dann so ein bisschen lax auch auf dem Platz agiert, dadurch vielleicht dann auch den einen oder anderen Fehler mal mehr macht, weil du eigentlich zu sicher bist in einer zu sicheren Situation und jetzt, wo du merkst, oh, das könnte ja sich ändern in einem absehbaren Zeitraum, dass du dann anders agierst auf dem Platz auf einmal. Also sollte das der Grund sein, so begrüße ich es auch. Also mit der egal, Hoffnung. Warum? Also er bringt jetzt Leistung, das ist gut. Und wenn auch sein, wenn er auch einen potenziellen Verein für sich findet im Anschluss, ist es auch super. Und wenn das auch die Kollegen oder die Verantwortlichen vor Vorfeld erkannt haben und sehen, oh, wir können ihn dann gut an den Mann bringen oder er bringt für die Zukunft noch doch was an Leistung mit. So finde ich super. Guck dir Mali an. Ja. Ja, bei gut. Mali läuft auch Vertrag aus, aber bemüht er sich? Ja, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, dass er auf der Position insbesondere dann, wenn es dann um die 6, in der die 6 spielt er ja sowieso selten, aber wenn es um die 8 geht, dass er da dann höchstens hinter Yannick Gerrard dann auch noch vierte Wahl ist, beziehungsweise sogar fünfte Wahl. Gleiches gilt dann auch für die Spielmacherposition. Jetzt auch mit Philipp dann noch einen eingekauft, der das auch spielen kann. Also der ist ja völlig raus, was das halt angeht. Aber es ist für mich so ein bisschen, also Jay Brooks macht ja auch immer so den Eindruck, so sehr, sehr lockerer Typ, ja, von seiner Art her auch. Auch wenn er, wenn dich mal mit ihm unterhältst oder wenn er mal eins der seltenen Interviews gibt, dann ist er lockerer, sympathischer Typ, so ein bisschen so auch da unterwegs in diese Richtung und hat auf mich jetzt so ein bisschen den Eindruck, wie ein Student, der das ganze Semester nicht gelernt hat und einen Tag vor der Abschlussprüfung da klotzt er nochmal rein, da holt er den Stoff dann nochmal nach, so ungefähr. Aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, was das angeht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja gut, aber wenn er das jetzt erkannt hat und kurz vor seinem Abschluss noch auf Gaspedal drückt, dann ist er doch umso besser, ne? Bevor das Ganze komplett schleifen lässt und durchfällt. Mhm. Ja, gut. Wäre besser für den VfL Wolfsburg, wenn er nicht durchfällt, weil, wie gesagt, ich glaube auch, wir werden, weil wir auch noch nicht ganz klar ist, Pongracic war ja zwar wieder im Kader, aber ob das jetzt dann auch dann schon wieder reicht, insbesondere auch für die Bundesliga, das muss man dann nochmal abwarten. Ja, ein Thema, nachdem wir jetzt das Spiel gegen Hertha und auch ein bisschen die Personalpolitik beim VfL Wolfsburg abgehakt haben, müssen wir auch einmal nochmal kurz streifen erstmal, nämlich die Frage nach, am Sonntag kommt Hoffenheim, will ich gar nicht so sehr aufs Spielerische mit dir eingehen, sondern die Frage gestellt, ist jetzt natürlich wieder ein Geisterspiel, ganze November keine Spiele, du bist auch immer gerne auch live im Stadion. Was macht das mit dir? Also was bringt das auch oder bedeutet auch das für die Identifikation oder die emotionale Nähe zum Verein für dich? Ja, das nervt natürlich, nicht ins Stadion gehen zu können oder schon allein, wenn ich im Fernsehen mir das Spiel angucke, ich kann mich nach wie vor nicht dran gewöhnen, dass da absolut nichts passiert. Ich habe jetzt die Tage Champions League Spiel gesehen und ich habe die ganze Zeit nur die Kühlanlage gehört im Stadion. Das nervt. Und insgesamt ist es so nicht so bunt, nicht so farbig und das fehlt sehr dolle. Aber führt es dich weg vom Verein, vom VfL oder ist das so ein Ding, wo du sagst, och, ja, ist halt mal so, irgendwann wird es mal wieder anders sein und dann bin ich wieder Volldampf dabei. Also aktuell verfolge ich die Spiele weiterhin sehr gerne. Ich bin jetzt super gespannt auf das nächste Spiel. Ich schaue, wie das sich entwickelt. Also wie gesagt, wir haben noch nichts verloren. Also dir fehlt nichts. Also dass irgendwie jetzt der Verein, diese entstandene Lücke, weil die ist ja da, also du kannst nicht ins Stadion, gibt da irgendwie kaum Möglichkeiten, ich sag mal, live irgendwo dabei zu sein, was die Aktionen rund um den Verein, in dem Fall dann halt ein Fußballspiel angeht. Dir fehlt jetzt nichts. Also der Verein sollte jetzt kein Ersatzprogramm für die Fans aus dem Hut zaubern. Oder gibt es etwas, wo du sagst, ah, da wäre doch schon, wenn man schon schön, wenn man diese emotionale Nähe zum Verein auch irgendwie erhalten könnte, auch wenn du jetzt keinen konkreten Vorschlag hättest, was das wäre. Aber ist das etwas, was du brauchst, um weiter VfL-Fan zu sein? Oder sagst du, ach, das ist erstmal zweitrangig? Ich meine, wenn es jetzt so ist, wie es ist mit der Corona-Situation, so würde ich mich jetzt nicht dadurch vom Verein entfernen und da Interesse dran verlieren. Für mich ist nach wie vor wichtig, dass das Spiel gut wird. Also es ist wirklich nicht schön aktuell, aber ich hoffe, dass die sich noch entwickeln. Und die haben jetzt ja sau viel Zeit. Die können sich ja komplett in Ruhe auf das Spiel konzentrieren, auf das Training und sich mal entwickeln und uns mal, sagen wir mal, auf diese entfernte Art und Weise zeigen, dass die Bock haben, vernünftig Fußball zu spielen. Das ist das, was mir fehlt. Ein geiles Fußballspiel. Ich meine, wir sind zwar stabil hinten, sind zwar noch ungeschlagen, aber zu welchem Preis? Das ist die Attraktivität, die da gerade flöten geht, ne? Ja, das fehlt mir. Und dann werden wir sehen, ob sich das in den kommenden Spielen, vor allen Dingen dann vielleicht auch schon gleich am Sonntag, dann ändert. Ich habe die aktuelle Lage besprochen beim VfL Wolfsburg und das Spiel gegen Hertha BSC mit meinem Gast, der sich hier mal beworben hatte, weil er auch gerne mal als Wölferadio-Hörer zu Gast selbst sein wollte im Wölferadio. Und das war der Thomas. Und ich danke dir, dass du heute da warst. Ja, super. Dankeschön. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Hat nicht wehgetan, hoffe ich. Hat nicht wehgetan. Nee, hat wirklich Spaß gemacht, wirklich mal auch dabei zu sein und seine Meinung auch dazu zu sagen. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich wie immer mit einem Vertreter des kommenden Gegners, in dem Fall die TSG Hoffenheim. Und das ist mein Pendant sozusagen, nämlich vom TSG-Radio, die Rebecca Wilke. Grüß dich, Rebecca. Ja, hallo Lenny. Ja, freue mich sehr, mal wieder dich zu hören, mal wieder bei dir zu sein. Ja, ich habe mich auch gefreut, denn immer, wenn wir miteinander vor einem Spiel Kontakt haben oder für die Sendung aufzeichnen fürs Wölferadio, dann gewinnt hinterher der VfL Wolfsburg. Also insgesamt ja, danke. Extrem ärgerlich. Also beim nächsten Mal überlege ich mir das dann mit dem Interview. Auch, das ist immer ganz nett, wenn du zu Gast bist. Aber das Thema Niederlage kann ich dir natürlich nicht ersparen. Stichwort Union Berlin war, glaube ich, sehr überraschend für alle Beteiligten auch. Wie kommt's, dass man da auf den Sack gekriegt hat von Hoffenheimer Seite? Ja, ist extrem ärgerlich. Also das muss man schon sagen, die 3 Punkte hätten wir extrem dringend gebraucht. Und aber ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich auch, wie es ist. Union ist eine Mannschaft, die ist super schwer einzuschätzen. Die haben im Sommer sehr, sehr viel verändert in ihrer Mannschaft, sich nochmal umgestellt, viel neues Personal geholt, unter anderem eben so berühmte Namen wie Max Kruse. Und das macht sie, glaube ich, noch unberechenbarer. Es lief eigentlich alles. Hoffenheim war die spielbestimmende Mannschaft, wie es dann so ist, als es dann 1-1 stand. Ja, irgendwie, man kriegt halt dann diese rote Karte, den Elfmeter. Also es läuft dann irgendwie alles nicht. Und vorne kriegt man die Kisten einfach nicht rein. Also und dann in Unterzahl gegen dieses Bollwerk halt irgendwie anzustürmen, ist dann tatsächlich sehr, sehr schwierig. Gut, dann steht es 2-1 und das dritte Tor kriegt man halt am Ende, wie man halt so ein drittes Tor dann fängt, wenn man versucht, vorne nochmal alles reinzuwerfen. Das ist einfach so. Aber ja, kann man jetzt nichts ändern. Also seid ihr jetzt quasi das nächste Opfer. Oh, das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass es so weit kommt. Trotzdem eine Bilanz in Hoffenheim, 2 Siege, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. 3 Niederlagen schon, das ist schon eine Bilanz, die euch nicht gefallen kann, sagen wir es mal so. Nee, definitiv nicht. Also wir hatten ja einen sehr, sehr guten Start unter Sebastian Hoeneß, haben ja dann eben die ersten 2 Spiele halt direkt mal ganz ordentlich gespielt, gewonnen. Ich meine, da war ja auch das 4-1 gegen die Bayern dabei. Da haben, glaube ich, schon alle so gedacht, oh je, Hoffenheim, die werden uns irgendwie alle fertig machen. Ja, und dann kam so ein bisschen die Ernüchterung, gut, gegen Frankfurt und den BVB kann man mal verlieren, war ja sehr knapp, aber ja gut, und dann ging es halt so ein bisschen den Bach runter. Es ist aber vermutlich ja auch so ein bisschen dem Europapokal geschuldet. Im Europapokal läuft es ja ganz gut, und aber dann kommen halt die Ligaspiele. Es ist natürlich eine sehr, sehr enge Taktung, und bei den Ligaspielen kriegen wir das halt im Moment nicht umgesetzt. Und ja, das sind natürlich jetzt so Mannschaften wie mit Union, auch ja Wolfsburg, muss man auch sagen. Danach kommt noch der VfB, das sind schon so Mannschaften, da muss man vielleicht mal Punkte mitnehmen. Er ist ganz interessant. Was fehlt denn da in dem Zusammenhang noch? Also wenn man 4-1 die Bayern schlägt und 3-1 gegen Union verliert, dann würde ich erstmal sagen, die Konstanz fehlt. Da würde ich erstmal sagen, Kramaric fehlt. Muss man ja leider, also nee, es ist, die Spiele sind schon in Ordnung. Also man kann, glaube ich, spielerisch jetzt nicht schon das ein oder andere bemäkeln, aber es liegt am Ende tatsächlich irgendwie der letzte Pass oder eben der Abschluss. Das ist es, ja. Also da fehlt halt echt viel. Und der Kramaric, der ja leider Gottes an Corona erkrankt war, muss man sagen, der hat halt auch die meisten Tore der Hoffenheimer geschossen, und der hat halt auch das Ding gegen die Bayern quasi mehr oder weniger alleine gerockt da vorne. Von daher hoffen wir halt sehr, und für euch vielleicht nicht so schön, aber wir hoffen natürlich sehr, dass er gegen Wolfsburg zurückkommt. Er ist jetzt wieder gesund, soll aber noch ein paar Tests geben, weil man natürlich wirklich gucken will, ist mit der Lunge und so weiter alles okay, das kann ich auch total nachvollziehen. Deshalb wollte man noch abwarten, bis man die jetzt wirklich in das harte Training reinwirft, und dann muss man natürlich gucken, wie fit sind sie denn. Also war ja nicht nur Kramaric betroffen, sondern auch Adams. Und dann könnte es aber eventuell zu einem Einsatz kommen gegen Wolfsburg. Du hast es schon angesprochen, Stichwort neuer Trainer, Sebastian Hoeneß ist da. Ich weiß nicht, ob es komplett überraschend gewesen ist, dass man sich dann in der vergangenen Saison vom alten Trainer da getrennt hat. Aber wie macht er sich denn insgesamt? Wie seid ihr denn zufrieden da? Ja, also durchaus sehr zufrieden. Also es war dann tatsächlich sehr überraschend. Ja, die Trennung ist tatsächlich so ein bisschen, ja, vielleicht hat es sich angebahnt, aber dann tatsächlich so nach außen hin so ein bisschen von heute auf morgen entstanden, dass es da tatsächlich sehr viele Unstimmigkeiten gab zwischen dem Management und dem Trainer. Ist aber auch abgehakt. Der hat uns ja dann trotzdem noch in den Europapokal geführt, beziehungsweise dann das Trainerteam quasi. Ja. Und Sebastian Hoeneß ist ja schon sehr beliebt. Also man muss auch sagen, bei der Mannschaft kommt er sehr, sehr gut an. Also er ist sehr strikt, was sein Konzept angeht. Und dieses Konzept ist ja weiterhin diesen in Anführungsstrichen Hurra-Fußball der Hoffenheimer eben weiterzubringen und das gut zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber er wohl sehr offen halt auch, was so Kritik oder auch Vorschläge der Spieler angeht. Das hört man ja jetzt nicht so häufig. Also da hatte sich halt auch unser Abwehrchef Vogt geäußert und hat gesagt, dass das eine gute Sache ist eigentlich mit ihm und dass es halt Spaß macht. Letztendlich klingt so oder sieht es ein bisschen aus meiner Sicht, da hat man sich so den nächsten Nagelsmann geholt, so vom Typ her, beziehungsweise so einen jungen Trainer, jetzt die Kehrtwende, nachdem man vorher den Kollegen Schröder da verpflichtet hatte. Ist er eine Nagelsmann-Kopie, der Sebastian Hoeneß, oder sollte das in die Richtung gehen? Vom Prinzip her glaube ich schon. Klar wollte man vielleicht jemanden holen, der jetzt nicht so also jemand Jungen holen, der jetzt nicht so extrem bekannt ist und vielleicht auch noch nicht so in Anführungsstrichen verbraucht ist, sage ich jetzt mal. Insofern hat man dann schon so ein bisschen dieses Nagelsmann-Prinzip gesetzt. Vom Charakter sind sie, würde ich sagen, schon ein Stück weit auseinander. Also Nagelsmann steht gerne in der Öffentlichkeit, ist extrem emotional, geht schnell aus sich raus, macht auch oft klare Ansagen, auch in Pressekonferenzen findet immer sehr klare Worte. Und Sebastian Hoeneß, da hatte man ganz am Anfang schon so ein bisschen das Gefühl, dem ist das eher so ein bisschen unangenehm, schon so ein bisschen Pflichttermin, auch diese Öffentlichkeit, also die Termine, Pressekonferenzen. Also schon eher ein bisschen ein ruhigerer Typ, ein ruhigerer Charakter. Klar, der kann auch mal an der Spielfeldlinie. Aber dann doch charaktermäßig ein ganz anderer Trainer. Aber was sie halt beide verbindet, sie wollen halt, sind extrem ehrgeizig und wollen natürlich diesen Offensivfußball eben leben und auch sehen bei ihrer Mannschaft. Was man so sieht, ist bei euch, wenn man sich den Kader anguckt, insgesamt so von meiner Einschätzung her sehr stark besetzt. Auffällig ist dann natürlich immer so ein Spieler wie der ewige Sebastian Rudi, der geht weg bei euch und kommt immer wieder. Wie schätzt du das ein? Also warum ist der immer wieder doch wieder da? Ja, ich glaube, Sebastian und Hoffenheim, das gehört einfach irgendwie zusammen. Ich glaube, beide können nicht ohne einander. Um das jetzt mal so zu sagen, nee, es ist tatsächlich so, ich meine, Sebastian Rudi ist ein sehr, sehr guter Spieler und für Hoffenheim extrem wichtig, weil er halt eben auch die Fäden ziehen kann. Als Sechser natürlich ideal. Im Moment muss er bei uns so ein bisschen die rechte Verteidigerposition machen, was er aber auch sehr, sehr ordentlich macht. Kann gut kommunizieren, ist sehr beliebt in der Mannschaft. War dann halt alles so ein bisschen unglücklich. Sein Weggang zu Bayern München, da konnte er sich nicht durchsetzen. Dann sein Wechsel zu Schalke. Ich meine, gut, ich glaube, bei Schalke möchte momentan, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber niemand spielen. Und da ging es jetzt halt immer so ein bisschen hin und her und Hoffenheim hat halt die Kauffrist verstreichen lassen von ihm und haben es dann aber trotzdem nochmal geschafft, sich eben auf dieses jetzt nochmal auf ein Leihgeschäft mit Schalke zu einigen und ich glaube, Sebastian Rudi war extrem erleichtert, also weil es ist schon sein Wunsch auch, glaube ich, wieder langfristig in Hoffenheim zu spielen und wer weiß, vielleicht gibt es ja diesmal auch wieder eine Kauffrist, die Hoffenheim dann nicht verstreichen lässt, dann bleibt er dann vermutlich bis zur Rente. Ja, gut, das kann natürlich gut passieren. Gibt es denn jemanden, den du jetzt aber außer Kramaric und Rudi noch herausheben würdest aus der Mannschaft, wo du sagst, der hat mich jetzt auch überrascht in dieser jungen Saison bisher, wo du nicht damit gerechnet hast, dass der so performt? Ja, also da gibt es schon einige, die aber auch schon Ende letzter Saison gezeigt haben, dass sie es auf jeden Fall drauf haben. Also gerade ein Baumgartner finde ich sensationell. Der ist halt aber auch noch jung, der braucht auch einfach noch ein bisschen mehr Spielpraxis. Das merkt man halt einfach. Bin aber ein großer Fan von ihm. Also hat es auch in meine Kicker-Elf geschafft. Also und vorne im Sturm, also auch auf Dabur setze ich sehr große Erwartungen. Er konnte es jetzt noch nicht immer zeigen, irgendwie, dass das vorne kann er aber. Adam Jan auch, der hat jetzt zum ersten Mal wieder gespielt gegen Union in der Liga und den finde ich auch eigentlich ganz gut. Also es gibt eigentlich viele Junge, die es können und man hat ja noch diesen Ryan Sessien ausgeliehen von ich glaube Tottenham war es und der macht auch einen guten Eindruck, also der spielt jetzt auch viele Spiele von Anfang an, kommt da über die linke Seite und er hat auch noch Entwicklungspotenzial, aber ja, es gibt viele gute, die sehr, sehr interessant sind, definitiv. Neuer Trainer heißt ja eigentlich immer so ein bisschen Umbruchsaison für einen Verein, ist das bei euch auch so oder gibt es ja, ganz klare Zielvorstellung, insbesondere was dann auch die Wiederholung des internationalen Geschäfts angeht. Ja, da bin ich mir ehrlicherweise nicht so ganz sicher. Also klar, ich glaube, so nach außen hin versucht man ja den neuen Trainer in dem Fall immer so ein bisschen zu schützen und ein bisschen Rückendeckung zu geben und jetzt nicht die Erwartungen zu hoch zu setzen. Aber ich sag mal so, ich denke, es gibt schon Vorgaben, wie zum Beispiel einstelliger Tabellenplatz. Also das ist ja auf jeden Fall was mit dieser Mannschaft schon erreicht werden kann. Gerade wenn halt alle fit sind, da muss man natürlich gucken. Man ist natürlich schon sehr auch abhängig von den bisschen erfahrenen Hasen, wie jetzt eben Kramaric oder jetzt ein Vogt, den man jetzt letzte Saison in Bremen ausgeliehen hatte, der wieder zurück ist, die halt dann so ein bisschen das Tempo vorgeben. Also es ist, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen. Ich denke, wie gesagt, einstelliger Tabellenplatz, ob es jetzt unbedingt Europa sein muss, für Hoffenheim ist das immer Bonus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Aber im Grunde genommen ist es immer Bonus und man muss immer gucken, dass man halt in der Liga irgendwie gut mitspielt und halt nicht an die Abstiegsplätze halt kommt. Anders als die TSG hat der VfL Wolfsburg gepunktet, nämlich gegen eine Berliner Mannschaft, gegen Hertha BSC, wo man sich insbesondere ja in der zweiten Hälfte sehr, sehr schwer getan hat. Was erwartest du denn für ein Spiel am Sonntag, Wolfsburg gegen Hoffenheim? Ja, ganz schwierig einzuschätzen. Also wenn man nach euch geht, wird es ein Unentschieden, oder? Ja, also, hoffentlich nicht, aber es kann durchaus passieren. Ich hoffe das auch nicht. Also wir brauchen auch dringend 3 Punkte. Also ich glaube, es wird eine ganz harte Kiste. Ich sag mal so, wenn Kramaric zurückkommt, wird es sehr unangenehm. Also ich glaube schon, dass dann, wenn der quasi genau da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat, und das waren eben 4 Tore dann gegen Bayern München, wird es, glaube ich, vorne dann unangenehm, weil Hoffenheim doch sehr, sehr schnell vorm Tor auftaucht. Und wenn man dann jemanden hat, der eben dann auch die Kisten macht, wird es, glaube ich, eine harte Nummer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende wieder sehr, sehr eng wird. Also das, ich meine, ihr macht das ja auch nicht schlecht, habt euch ja auch oft einfach nicht belohnt. Und könnte wirklich ein Unentschieden werden. Ja, hinzu kommt ja noch die obligatorische Wolfsburger Heimschwäche eigentlich. Also jetzt hat man gegen Bielefeld mal gewonnen gehabt im letzten Heimspiel. Hoffentlich kann man diese Anführungsstrichen Serie dann mal starten oder auch ausbauen, dass man da mehrere Spiele auch mal zu Hause gewinnt. Aber insbesondere, und das macht mir dann natürlich auch schon wieder Hoffnung, wenn der Kollege Kramaric zurückkommt, wir stehen hinten ganz gut. Also die Viererkette ist da sehr, sehr stark, insbesondere mit dem Neuzugang Lacroix und aber auch mit dem anderen Neuzugang mit Riedle Baku. Genau. Bei uns ist es auf der anderen Seite so, bei uns schwächelt gerade die Verteidigung halt ein bisschen und ich weiß nur, dass Posch eben auch ausgewechselt wurde jetzt beim vergangenen Spiel gegen Union Berlin und es sah jetzt auch nicht so super aus, also da würde dann ein extrem wichtiger Baustein unserer Dreierkette halt wegfallen und das macht es auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal spannend. Was tippst du denn dann abschließend? Ich muss für uns tippen, also ja, so leid es mir tut für euch. Ne, man kann ja mehrere Herzen in der Seele haben, aber ich gehe auf ein 3-1 für Hoffenheim. Mehrere Herzen in einer Seele ist ein sehr schönes Bonmot, finde ich, was du da kreiert hast. Insofern wollen wir natürlich nicht hoffen aus Wolfsburger Sicht, dass es so weit kommt. Das war Rebecca Wilke vom TSG-Radio, der TSG Hoffenheim. Und mit ihr habe ich gesprochen über das kommende Spiel am Sonntag Wolfsburg gegen 1899. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir sehr herzlich. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Sitzen zwei Eintracht Braunschweig-Fans am Badesee, plötzlich fängt es an zu regnen. Sagt der eine zum anderen: Komm, lass uns mal ins Wasser springen, sonst werden wir noch nass. Faninfos. Demnächst ist ja schon wieder Länderspielpause und da werden die Wölfe, die nicht zu den Länderspielen reisen, zu einem Testspiel antreten. Und zwar, man höre und staune, bei Hannover 96. Und man höre und staune noch viel mehr, Sky wird das ganze Ding übertragen, nämlich bei Sky Sport News HD, so soll es sein. Am 14. November, da ist die Länderspielpause, 12 Uhr wird das passieren. Also, ne, da wir schon nicht hin können, nicht die Spiele live im Stadion sehen dürfen oder können, dann vielleicht sogar im Fernsehen, wie gesagt, auf Sky Sport News HD. Und da möchte ich noch auf eine sehr schöne Aktion hinweisen. Die Wolfsburger Fantafel gab es ja auch schon im Frühjahr zum Thema Corona. Da übernehmen dann aufgrund der Schließung der Wolfsburger Tafel e.V. die Essensausgabe oder wird die Essensausgabe von der aktiven Fan- und Ultraszene in Wolfsburg dann übernommen und stattfinden. Und das passiert immer dienstags und donnerstags. Also gestern ging es los, wird es dann in der Wolfsburger Tafel Kleiststraße 35 dann immer den Service sozusagen geben von Seiten der Fans des VfL Wolfsburg. Tolle Sache. Und die Öffnungszeiten kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. 12.30 Uhr bis 13 Uhr für Schwangere und Schwerstbehinderte, 13 bis 13.30 Uhr für Rentnerinnen, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr für alle anderen Bedürftigen. Das sei ein Hinweis. Wenn ihr das unterstützen möchtet, könnt ihr euch da auch ans Fanprojekt wenden. Die werden da euch entsprechend Auskunft geben. Und wie gesagt, der nächste Termin ist dann am kommenden Dienstag. Beim Spiel gegen Hoffenheim wird es natürlich auch Wölfe Radio Arena live geben. Stand jetzt sogar direkt aus dem Stadion. Roy Präger und meine Wenigkeit werden dann das Spiel für euch durch die grün-weiße Brille kommentieren auf wölferadio.de. Da könnt ihr gerne euch reinschalten über die VfL-App oder auch über die VfL-Homepage. Da gibt es dann den Livestream. Könnt ihr euch anhören und ja, dann mitfiebern, wenn wir gegen Hoffenheim spielen. Wichtiges Spiel, nächster Heimsieg. Das wäre eine coole Sache, wird aber schwer genug, wie wir ja auch gehört haben vorhin im Gespräch über die TSG. Also Sonntag 15.15 Uhr live auf Sendung mit Roy Präger, Wölfe Radio Arena live. Der VfL Podcast. Und damit sind wir durch diese Woche mit Wölfe Radio, dem Podcast über den VfL Wolfsburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir gerne wie immer eure Meinung da mitteilen und schreiben über die sozialen Netzwerke oder auch im Wolfsblog, wie es euch gefallen hat. Die einen oder anderen machen das ja auch oder der eine oder andere hat das auch schon gemacht. Deswegen immer gerne her mit eurer Meinung oder auch mit eurer Bewerbung, wer gerne mal mit dabei sein möchte. Der Thomas hat es vorgemacht heute. Der durfte auch mal mit dabei sein und hat angefragt. Insofern keine Scheu, fragt den Lenny und dann kriegen wir das hier schon hin. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bleibt geschmeidig. Denkt dran, nur der VfL. VfL, nur der VfL.